Du bist mein Herz, mein Blut, du bist der Schweiß und die Tränen. Du bist mein Leben, du bist mein Fleisch und mein Blut, all mein Stolz und mein Mut. Du bist der, der in meinem Herzen wohnt, so wie der Vater, so der Sohn. Du bist gerade erst geboren, du bist Papas kleiner Schatz. Und in ein paar Jahren stehst du hier auf meinem Platz mit deinem Schal, denselben, den ich auch hatte, in dem gleichen Look wie Papa, Hoodie, MX, Bauchtasche. Bei dir kann ein Zoo dein Aquapark nicht ziehen. Du fährst lieber im Mai mit deinem Papa nach Berlin. Selbst in andere Länder bin ich mit Papa hingefahren. Wirst du allen Kindern sagen, irgendwann im Kindergarten. In der Kurve stehen, wenn andere Kinder Kika sehen. Du siehst alle Spieler live, die anderen nur im FIFA-Game. Du wirst so stolz sein, in der Kurve aufwachsen, Lollis in den Bauchtaschen und mit Papa ausrasten. Du wirst es lieben, auch wenn es deine Mutter hasst. Siehst du nix vom Spiel, nehme ich dich Huckepack. Schau in deine Augen und bin in Tränen nah. Nach dem Spiel fragst du, wann ist das nächste Mal. Du bist mein Herz, mein Blut, du bist der Schweiß und die Tränen. Du bist mein Leben, du bist mein Fleisch und mein Blut, all mein Stolz und mein Mut. Du bist der, der in meinem Herzen wohnt, so wie der Vater, so der Sohn. Du bist gerade erst geboren, du bist Papas kleiner Schatz. Und in ein paar Jahren stehst du hier auf meinem Platz. Du kriegst eine Dauerkarte, Mitglied ab Tag 1. Und für die Tickets ein vereinswarmes Sparschwein. Schon als Baby ein schwarz-gelben Strampler tragen und ein riesengroßes Poster von der Mannschaft haben. Sobald du sprechen kannst, bring ich dir die Lieder bei. Wenn ich eine Nummer sag, weißt du, wie der Spieler heißt. Schon von klein auf basteln wir dir deine Fahne, die du mit Stolz schwenkst, wenn wir dann zum Heimspiel fahren. Wenn du die Bratwurst isst und deine Fanta trinkst, ich dich anschau und denke, das ist Papas Prinz. Auch wenn Mama schimpft, weil ihr das zu viel ist, fragst du mich täglich, wann das nächste Spiel ist. Ich hoffe, du wirst in meine Fußstapfen treten, den Aufkleber vom Fanclub auf die Schulmappe kleben. Du bist mein Herz, mein Blut, du bist der Schweiß und die Tränen. Du bist mein Leben, du bist mein Fleisch und mein Blut, all mein Stolz und mein Mut. Du bist der, der in meinem Herzen wohnt, so wie der Vater, so der Sohn, wie der Vater, so der Sohn. Wie ein König auf dem Thron. Und egal wie das Leben spielt, du bist meine Sensation. So wie der Vater, so der Sohn. Du bist mein Herz, mein Blut, du bist der Schweiß und die Tränen. Du bist mein Leben, du bist mein Fleisch und mein Blut, all mein Stolz und mein Mut. Du bist der, der in meinem Herzen wohnt, so wie der Vater, so der Sohn.